Erster, ich sah einen Engel vom Himmel kommen. Er hatte viel Macht. Die Erde wurde hell von seinem Licht. Zweiter, der Engel rief laut, Babylon ist gefallen. Es ist jetzt ein Haus für Dämonen. Es ist ein Gefängnis für böse Geister und Vögel. Dritter, alle Völker haben von Babylons Wein der Sünde getrunken. Die Könige der Erde haben mit Babylon gesündigt. Die Händler der Erde sind reich geworden durch Babylon. Vierter, ich hörte eine Stimme vom Himmel, geht weg von Babylon, mein Volk. Nehmt nicht teil an ihren Sünden. Bekommt keine Strafe von ihren Plagen. Fünfter, denn Babylons Sünden sind sehr groß. Gott erinnert sich an ihre bösen Taten. Sechster, tut Babylon das an, was sie getan hat. Gebt ihr doppelt so viel zurück, wie sie getan hat. Mischt ihr doppelt so viel in ihren Becher. Siebter, sie hat sich selbst geehrt und gut gelebt. Gebt ihr dafür Qual und Leid. Denn sie denkt, ich bin eine Königin und keine Witwe. Ich werde nie traurig sein. Achter, darum kommen ihre Plagen an einem Tag, Tod, Trauer und Hunger. Sie wird im Feuer verbrannt. Denn der Herr Gott ist stark und richtet sie. Neunter, die Könige der Erde werden weinen und trauern. Sie haben mit Babylon gesündigt und gut gelebt. Sie sehen den Rauch von ihrem Feuer. Zehnter, sie stehen weit weg aus Angst vor ihrer Qual. Sie rufen, weh, weh, du große Stadt Babylon. Du starke Stadt. In einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Elfter, die Händler der Erde weinen und trauern über sie. Niemand kauft mehr ihre Waren. Zwölfter, es gibt Waren aus Gold, Silber, Edelsteinen und Perlen. Es gibt feine Stoffe, Purpur, Seide und roten Stoff. Es gibt Möbel aus Holz und Elfenbein. Es gibt Dinge aus Bronze, Eisen und Marmor. Dreizehnter, es gibt Zimt, Salbe, Räucherwerk, Myrrhe und Weihrauch. Es gibt Wein, Öl, Mehl und Weizen. Es gibt Rinder, Schafe, Pferde und Wagen. Es gibt Sklaven und Menschen. Vierzehnter, die schönen Früchte, die du so gerne hattest, sind weg. All dein Glanz und Reichtum sind verloren. Du findest sie nicht mehr. Fünfzehnter, die Händler, die durch Babylon reich geworden sind, stehen weit weg. Sie haben Angst vor ihrer Qual. Sie weinen und trauern. Sechzehnter, sie rufen, weh, weh, du große Stadt. Du warst gekleidet in feine Stoffe, Purpur und Rot. Du warst geschmückt mit Gold, Edelsteinen und Perlen. In einer Stunde ist all dein Reichtum weg. Siebzehnter, alle Kapitäne, Seeleute und Arbeiter auf dem Meer standen weit weg. Achtzehnter, sie sahen den Rauch von ihrem Feuer und schrien, wo gibt es eine Stadt, die so groß ist wie diese? Neunzehnter, sie warfen Staub auf ihre Köpfe. Sie schrien und weinten, weh, weh, du große Stadt. Die Besitzer der Schiffe auf dem Meer sind reich geworden durch dich. Aber in einer Stunde bist du zerstört. Zwanzigster, freue dich über sie, du Himmel. Freut euch, ihr Heiligen, Apostel und Propheten. Denn Gott hat sie für euch gerichtet. Einundzwanzigster, ein starker Engel hob einen großen Stein hoch. Er warf ihn ins Meer und sagte, so wird Babylon, die große Stadt, weggeworfen. Man wird sie nie mehr finden. 22. Kein Ton von Musikern wird mehr in dir zu hören sein. Kein Handwerker wird mehr in dir gefunden. Kein Geräusch von einer Mühle wird mehr in dir gehört. 23. Kein Licht wird mehr in dir scheinen. Kein Jubel von Braut und Bräutigam wird mehr in dir gehört. Deine Händler waren die wichtigsten Leute der Erde. Sie haben alle Völker verzaubert. 24. In ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden. Es wurde das Blut von allen gefunden, die auf der Erde getötet wurden.